Erst danach Abimelech kam Tola, ein Mann vom Stamm Issachar, um Israel zu retten. Er war der Sohn Puas und der Enkel Dodos und wohnte in Samir im Gebirge Ephraim. Zweiter, er war 23 Jahre lang Richter über Israel, danach starb er und wurde in Samir begraben. Dritter, nach Tola wurde Jair aus Gilead Richter über Israel, und er richtete Israel 22 Jahre lang. Vierter, Jair hatte 30 Söhne, die auf 30 jungen Eseln ritten. Sie besaßen auch 30 Städte, die bis heute die Dörfer Jairs genannt werden und im Land Gilead liegen. Fünfter, danach starb Jair und wurde in Kamon begraben. Sechster, aber die Israeliten taten wieder, was dem Herrn nicht gefiel. Sie verehrten die Bale und Astarten sowie die Götter von Aram, Sidon, Moab, Ammon und den Philistern. So verließen sie den Herrn und dienten ihm nicht mehr. Siebter, deshalb wurde der Herr sehr zornig auf Israel und gab sie in die Hand der Philister und der Ammoniter. Achter, diese Völker unterdrückten und behandelten die Israeliten in diesem Jahr und für 18 Jahre sehr schlecht. Das betraf alle Israeliten, die jenseits des Jordan im Land der Amoriter in Gilead wohnten. Neunter, außerdem überschritten die Ammoniter den Jordan, um auch Juda, Benjamin und den Stamm Ephraim anzugreifen, so dass Israel in großer Not war. Zehnter, da riefen die Israeliten den Herrn um Hilfe an und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unseren Gott verlassen und die Bale verehrt haben. Elfter, der Herr antwortete den Israeliten, habe ich euch nicht schon oft von den Ägyptern, Amoritern, Ammonitern und Philistern gerettet? Zwölfter, als euch die Sidonier, Amalekiter und Midianiter bedrängten, da habt ihr zu mir geschrien, und ich habe euch aus ihrer Gewalt befreit. Dreizehnter, doch ihr habt mich verlassen und andere Götter verehrt. Deshalb werde ich euch nicht mehr retten. Vierzehnter, geht und ruft zu den Göttern, die ihr euch gewählt habt. Sie sollen euch retten, wenn ihr in Not seid. Fünfzehnter, da sagten die Israeliten zum Herrn, wir haben gesündigt. Mach mit uns, was du für richtig hältst, aber rette uns jetzt aus dieser Lage. Sechzehnter, danach entfernten sie die fremden Götter aus ihrer Mitte und verehrten den Herrn. Da hatte er Mitleid mit dem Elend Israels. Siebzehnter, die Ammoniter wurden gerufen und lagerten sich in Gilead. Auch die Israeliten versammelten sich und lagerten sich bei Mizpah. Achtzehnter, aber die Anführer des Volkes in Gilead fragten einander, wer wird den Kampf gegen die Ammoniter beginnen? Er soll der Anführer aller Bewohner Gileads werden.